Guten Morgen. The song we just sang that talked about He is the strength of my life. Das Lied, das wir gerade gesungen haben, dass die Stärke meines Lebens ist. I want to just share with you this morning my own personal testimony about that. Ich möchte mit euch heute mein persönliches Zeugnis teilen, genau über diese Sache, dass die Stärke meines Lebens ist. I grew up in a very religious home. Ich bin in einem sehr religiösen Heim aufgewachsen. Knew lots of scripture. Und ich kannte sehr viel aus der Bibel. But was not acquainted with the author. Aber war nicht bekannt mit dem Autor. And I had an encounter with the Lord when I was about 19 years old. Und ich hatte eine Begegnung mit dem Herrn, als ich etwa 19 Jahre alt war. In the midst of a storm as I was driving. Und das war inmitten eines Sturms und ich war im Auto unterwegs. And it became very clear to me at that moment that I wasn't ready to meet the Lord. Und mir wurde sehr klar in dem Moment, dass ich nicht bereit war, dem Herrn zu begegnen. And he challenged me at that moment to receive him. Und hat mich herausgefordert in diesem Augenblick ihn anzunehmen. As Lord and Savior. Als Herrn und als Retter. And my life has never been the same since. Und seither ist mein Leben nicht mehr dasselbe. I'm 57 years old. Ich bin 57 Jahre alt. I'm married. Verheiratet. Been married for 38 years. Wir sind jetzt 38 Jahre verheiratet. I have two adult children. Und wir haben zwei erwachsene Kinder. And two beautiful grandchildren. Und zwei wunderbare Enkelkinder. And my life has been an interesting journey. Und mein Leben ist eine sehr interessante Reise gewesen. And I set out thinking that I could save the world. Und sie hat damit angefangen, dass ich dachte, ich könnte die Welt retten. So a lot of my focus was on fixing my circumstances. Und so ging sehr viel meiner Aufmerksamkeit dahin, meine Umstände zu ändern. And as soon as I would get one thing fixed, something else would break. Und sobald die eine Sache in Ordnung gebracht war, ging eine andere in die Brüche. And the more I was in control, und je mehr ich die Kontrolle hatte, God allowed things to get out of control. Erlaubte oder ließ Gott es zu, dass die Dinge außer Kontrolle gerieten. And I just couldn't figure it out. Und ich konnte irgendwie nicht rausfinden, woran es lag. I was a believer and I was experiencing God's peace. Ich war gläubig und ich habe den Frieden Gottes erlebt. But the peace that I was experiencing, even though I knew that I was eternally secure in Him, aber den Frieden, den ich erlebte, obwohl ich eben wusste, dass ich ewige Sicherheit hatte in ihm, I thought that my circumstances needed to be peaceful also. Ich hatte diese Vorstellung, dass eben meine Umstände, Lebensumstände auch friedvoll sein müssten. For me to be continuously at peace. Dass ich eben immer diesen Frieden auch spüre. And I didn't recognize, and I knew that there's a scripture in John 10:10. Und ich habe es nicht erkannt, diese eine Schriftstelle in Johannes 10, Vers 10. That says, Jesus is speaking, he says, I have come that you might have life. Und da sagt Jesus, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt. And life to the abundance, more abundantly. Und das Leben in Fülle. And as I would begin to pray and ask God to change my husband and my children and my job. Und als ich immer so dabei war und zu Gott betete, dass meinen Mann ändern würde, meine Kinder veränderte und auch meine Arbeit. Because I wanted all of that to be peaceful for me to be at peace. Denn ich wollte, dass all diese Dinge, all diesen Dingen Frieden ist, damit ich Frieden habe. He kept answering me with this scripture over in Genesis 15:1. Und Gott antwortete immer wieder mit 1. Buch Mose 15:1. He said, "I am your great reward." Ich bin deine große Belohnung. I'm it. Ich bin's. And I didn't quite get it. Und ich habe das nicht wirklich verstanden. But I continued on this journey to get to experience God as my great reward. Aber ich begab mich eben auf diese Reise, dass Gott meine große Belohnung ist. I'm a counselor, that's my profession. I work at our church. Und ich bin eine Seelsorgerin, das ist mein Beruf. Ich arbeite in unserer Gemeinde als Seelsorger. And there were times when things would get so hard, I was wondering if I was in the right place. Und manchmal wurden die Dinge so schwierig, dass ich mir Gedanken machte, ob das jetzt wirklich hier meine Stelle ist. And I began to ask the Lord. I decided to take a 3-day fast and prayer time. Und ich habe mir gedacht, ich frage jetzt den Herrn darüber und habe mir 3 Tage genommen, zu beten und zu fasten. I just needed to hear God's voice speaking to me to let me know that I was where I was supposed to be. Denn ich brauchte wirklich die Stimme Gottes, zu wissen, dass das der Ort ist, wo mich haben will. And he began to say to me that there are many people that you minister to that are hurting. Und er fing damit an, mir klarzumachen, dass ich sehr vielen Menschen diene, die Leid durchleben. And you need to experience some of the pain that they're going through. Und er sagte mir, du musst einiges von diesem Leid selbst erleben, den diese Menschen durchmachen. But in the midst of that desert, that pain that they're experiencing, you need to be able to experience my sufficiency in the midst of it. Aber in der Mitte, mitten in dem ganzen Schmerz, den diese Leute erleben, musst du irgendwie erleben, dass ich genug bin. It's like I am a stream in the desert. Es ist so wie ich bin ein Strom in der Wüste. And as you experience my sufficiency in the midst of all the outside external discontent or lack of peace. Und wenn du das erlebst, dass ich genug bin in der mittendrin in all diesem Durcheinander. You know that it's me. Dann kannst du dir auch sicher sein, dass ich es bin. Because he says the peace that I give you. Denn er sagte, den Frieden, den ich dir gebe, is not like the world's peace. Ist nicht ein Friede, den die Welt geben kann. His peace is based on himself, not on external circumstances. Der Friede Gottes ist beruht auf ihm selbst und nicht auf äußeren Umständen. So as I began to experience a deeper, more intimate relationship with the Father. Und als ich eine immer engere Beziehung zum Vater bekam, I began to experience peace in the midst of all of my circumstances. Konnte ich auch erleben, dass ich Frieden hatte inmitten von eben nicht friedvollen Umständen. And this was awesome. God gave me an experience that just really spoke to this experience of experiencing his peace in the midst of an adverse circumstance. Und das ist wirklich großartig, denn Gott hat mir eine Erfahrung geschenkt, dieses Friedens, den man haben kann in der Welt. You know, there's a scripture in Colossians 3:3 that says, "Set your mind on things above." In Kolosser 3:3 steht, richtet eure Gedanken auf das, was oben ist. My husband and I had gone on vacation, and we were in Hawaii. Und es war so, dass mein Mann und ich, wir waren auf Urlaub, wir waren auf Hawaii. And we were on a boat, and you know how the waves are. Und wir waren auf einem Schiff, und ihr wisst, wie das ist, wenn der Wellengang hoch ist. And as I was on the boat was going fast, and I began to feel nauseated, sick to my stomach. Und ich wurde also mit der Zeit etwas seekrank. And I put my head in my lap. Und ich habe meinen Kopf. Because I didn't want to throw up over everybody. Okay, also da auf meine Beine gelegt, denn ich wollte nicht mich übergeben vor allen anderen. One of the tour guides asked me to sit up. Und dann hat mich der Reiseleiter aber gebeten, mich aufzusetzen, open my eyes, die Augen zu öffnen. And he told me to fix my eyes on something that wouldn't move, like the mountain or the horizon. Und er hat gesagt, richten Sie Ihre Augen auf etwas, das sich nicht bewegt, also auf den Horizont oder auf die Berge da hinten. And I thought, this is crazy, but I was sick, so I said, I'll try it. Und ich habe gedacht, das klingt jetzt irgendwie verrückt, aber okay, mir geht's jetzt wirklich so schlecht, ich probiere das. And as I began to fix my eyes on the mountains. Und als ich anfing, meine Augen da wirklich auf die Berge auszurichten. By the time we ended that boat ride. Also als wir dann zum Ende dieser Bootsreise kamen. I didn't have any sickness. War mir überhaupt nicht mehr übel. And as I got off the boat, I began to weep as I was talking to my husband. Und als ich vom Boot runterging, fing ich an zu weinen und sagte zu meinem Mann. I said to him, the only thing that doesn't move or doesn't change is God. Und ich sagte ihm, das Einzige, was fix ist, was sich nicht bewegt, ist Gott. I said, the waves never stopped being rocky. Und ich sagte, die Wellen haben nie aufgehört, uns zu schaukeln. The only thing that changed was my focus. Das Einzige, was sich in der Situation geändert hat, war mein Ausblick. And as a result of my focus changing, und weil sich mein Fokus verändert hat, my body began to line up. Hat sich ja mein Körper auch darauf ausgerichtet. With my focus. Eben auf meinen Blick hin. And it was just an awesome experience of as we set our minds, our eyes on God. Das war so eine tolle Erfahrung, dieses Bild, wenn wir unsere Augen auf Gott richten. Everything else will come in order. Dann wird alles andere sich fügen. And my husband said, yeah, it's like when Peter was walking on the water. Und mein Mann hat dann gesagt, ja, es ist so wie Petrus, als er auf dem Wasser ging. As long as he had his eyes on Jesus. Solange er seine Augen auf Jesus gerichtet hatte. It's doing great. Ging's ihm gut. But when he began to look at the waves. Aber als er anfing auf das Meer zu schauen, he began auf den to sink. See zu schauen, begann er unterzugehen. But when he regained his focus and cried out to Jesus and began to look again. Aber als er wieder zu rufen anfing und auf Jesus schaute, he began to walk again. It was okay. Hat er wieder angefangen, auf dem Wasser zu gehen und alles war okay. So as I end my testimony, the Lord has just been teaching me to just keep my eyes on him. Und als Schluss meines Zeugnisses möchte ich sagen, dass Gott mir wirklich beigebracht hat, meinen Blick auf ihn zu richten. Maintain his order. Mich an seine Ordnungen zu halten. Everything else works out fine. Und alles andere funktioniert dann auch. Doesn't mean I won't have any trials or adversity. Das heißt natürlich nicht, dass ich keine Schwierigkeiten habe. But I can trust him. Aber ich kann ihm vertrauen. Because he who sets his eyes on the Lord is never disappointed. Denn der seinen Blick auf den Herrn richtet, wird nie enttäuscht werden. Thank you. And as we sing the next song, und wenn wir jetzt das nächste Lied singen, the next song is God's promise. Im nächsten Lied geht es um das Versprechen, das Gott gibt. And the song is so special to me because it talks about the word of God, how everything he says in his word, he'll do it. Und das ist ein besonderes Lied für mich, denn es heißt darin, dass das Wort Gottes, alles was Gott sagt, das tut er auch. If we just only believe, wenn wir das glauben. There's nothing that we're going through, es gibt nichts, was wir durchmachen, that he doesn't already have it. Da, wo er nicht schon die Lösung dafür hat. And his omniscience says that he already knew. Whenever we face anything that is a surprise to us. Und es heißt sogar, dass er es schon vorher wusste, alles was für uns eine Überraschung ist. Guess what? It's not a surprise to God. Ja, für Gott ist es keine Überraschung. He's not scratching his head saying, "Oh, I had no idea." Er kratzt sich nicht am Kopf und sagt so, "Oh, das sah ich jetzt nicht kommen." Ja? Thank you for allowing me to share. Danke, dass ich das mit euch teilen durfte. I want to just speak about again faith. Ich möchte heute wieder über Glauben sprechen. Repentance and paradigms. Über Buße und über Paradigmenwechsel. We talked about it a few weeks ago. Und vor ein paar Wochen habe ich schon darüber geredet. When we think of faith, wenn wir an den Glauben denken, we're thinking about trusting the word of another. Dann denken wir daran, dass an das Wort eines anderen zu vertrauen. When Jesus said, unless you are like a child, und Jesus sagte, wenn du nicht glaubst wie ein Kind, you will not enter the kingdom of heaven. Wirst du nicht in das Reich Gottes eingehen. A child trusts the word of their father or mother. Ein Kind vertraut dem Wort seiner Mutter oder seines Vaters. For the most part. Right? Ja, größtenteils for zumindest. The most part, right? Now, for the most part. I just thought about that and I threw my whole message off. Kids don't really listen, do they? Also ich habe mir danach gedacht, das stimmt nicht immer, oder? Kinder hören nicht immer. No, the kids, they do. There's a certain scenario where they trust. Also, aber es gibt ein gewisses Szenario, da vertrauen sie wirklich, like was man sagt. Dog's gonna bite you, don't touch it. Also der Hund wird dich beißen, streichel ihn nicht. It still doesn't work. Wait. Also vielleicht funktioniert. I have to rethink the whole message. Anyway, vielleicht muss ich nochmal die ganze Botschaft überdenken. Just leave that verse out. Also lassen wir mal das Letztgesagte weg. Okay. I want you to think about faith. Und ich möchte, dass ihr über Glauben nachdenkt. And I want you to think about genuine faith. Und dass ihr an echten Glauben denkt. That is personal and faith that is not personal. Ein Glaube, der persönlich ist und auch ein Glaube, der unpersönlich sein kann. I want to show you a picture. Und ich möchte euch gerne ein Bild zeigen. Would you walk over this bridge? Würdet ihr über diese Brücke gehen? What if I told you it was safe? Was ist, wenn ich euch sagen würde, das ist eine sichere Brücke? Oder wenn euch jemand sagen würde, die ist sicher, würdet ihr drüber gehen? It would all depend on who's speaking to you. Es käme darauf an, wer das zu euch sagt. Your faith is directly linked to the words that you're hearing and the credibility of the person speaking. Euer Glaube ist direkt mit dem verbunden, einerseits die Worte, die gesagt werden, andererseits mit der Person, die sie ausspricht. I have walked over bridges. Ich bin schon über Brücken that gegangen. People have told me we're safe, that we're not safe. Und Leute haben mir gesagt, die sind sicher und die waren aber nicht sicher. Have you ever gone in a situation where someone said, yeah, no problem, the car will work. Habt ihr schon mal erlebt, wo jemand sagt, ja, kein Problem, das Auto geht? And the only thing you can think is, und das einzige, woran man da denken kann, ist zwei Worte. Dieser Idiot. Why did I listen to that person? Wieso habe ich auf den gehört? They were so convincing. Das war so überzeugend, was er gesagt hat. Yeah, trust me. Yeah, sure. Ja, mach nur, es geht schon. Idiot. If I could get my hands on his neck. Wenn ich meine Hände um seinen Hals legen könnte. Would you cross the next bridge? Würdet ihr über die nächste Brücke gehen? These people are crossing this bridge. Diese Leute gehen gerade über diese Brücke. Somehow it's a dysfunctional bridge, but they trusted enough to walk over it. Irgendwie ist sie schon etwas dysfunktional, aber sie vertrauen der Brücke immer noch und überqueren sie. How about the next one? Would you cross this bridge? Oder die nächste, würdet ihr da drüber gehen? I don't care who told me that bridge would be safe. I would never cross that. Also ich weiß nicht, ist egal, wer mir sagt, dass die sicher ist, da würde ich niemals rübergehen. I mean, that river is so wide. Und das ist so ein breiter Fluss. That bridge is so rickety. Und diese Brücke ist so wackelig. How about the next one? How about that bridge? Oder wie ist mit der da? Imagine being in the middle of that bridge over that canyon. Stellt euch mal vor, ihr steht in der Mitte über dem Canyon. With these ropes. Und diese Seile. How you feel right in the middle of that. Wie man sich da in der Mitte fühlt. It all depends on who would tell you that it's trustworthy. Es kommt immer darauf an, wer dir sagt, dass du dieser Brücke vertrauen kannst. A person of experience who has crossed that bridge many times. Es müsste eine Person sein mit viel Erfahrung, die schon oft über diese Brücke gegangen ist. And a person who would be willing to walk the bridge with me. Und auch eine Person, die gewillt ist, mit mir zu gehen. Would be trustworthy. So einer Person kann man trauen. How about the next one? How about that bridge? Oder wie schaut's mit der da aus? I wouldn't walk over that thing if you gave me $100. Also für $100 würde ich, oder 1000 würde ich nicht drüber gehen. It's a piece of junk. Das ist wirklich ein Stück Mist. Somebody walks over it, right? Aber offensichtlich gehen Leute drüber. Okay, let's one more. Okay, eine habe ich noch. Now this is an old picture of a guy named Jean François. What's his last name? Gravelot. Gravelot. So ist ein altes okay. Bild eines Franzosen. This is a guy who walked the tightrope across the Niagara Falls. Und der ist über die Niagara-Fälle drüber gegangen. And he would also take a wheelbarrow across. Und er hat so eine Schubkarre mitgenommen. And then he would ask people, do you think that I can actually take someone across the Niagara Falls in this wheelbarrow? Und dann hat er gesagt, glauben Sie mir, dass ich jemanden in dieser Schubkarre über die Niagara-Fälle über das Seil rüberbringe? And every single person in the crowd raised their hand, yes. Und alle haben gesagt, ja, ich glaube das, ja. We believe you can do it. Wir glauben dir. And then he said, can I have a volunteer? Und dann fragte er, okay, kann ich bitte einen Freiwilligen haben? And there was not one. Und da hat sich dann keiner Everybody gemeldet. Believed, alle haben es geglaubt, aber es war ein unpersönlicher it was Glaube. Not a faith that they were believing for themselves. Es war kein Glaube, den sie für sich selbst angewendet One more hätten. Picture. This is his manager believed in him. Sein Manager hat aber an ihn geglaubt. He'd watched him walk many times across. Und er hat gesehen, wie er oft hin und her ging. He got on his back. Und er ist dann auf seinen Rücken and gestiegen. Und die sind über die Niagara-Fälle drüber That's gegangen. Faith. Das ist That's Glaube. A personal faith. Das ist ein persönlicher Glaube. This is the kind of faith that saves us. Das ist die Art von Glauben, die this uns rettet. When the Bible talks about believe, it's talking about this kind of faith. Wenn die Bibel über Glauben spricht, spricht sie über das da. Now, let's look at a verse in John chapter 7. Ich möchte gerne einen Vers in Johannes Kapitel 7 lesen. There is a faith that is actually not faith, it's more of assumption. Es gibt einen Glauben, der nicht wirklich Glauben genannt werden kann, sondern eher Annahme. We call it belief. Und wir nennen es ja Glauben. Impersonal faith is just assumption. Also ein unpersönlicher Glaube ist einfach nur so eine Annahme. Do you believe I can take someone across? Glaubst du, dass ich jemanden hinüberbringe, heil? Actually, you're not saying I believe. You're saying I assume you could. Man sagt eigentlich nicht wirklich, ja, ich glaube das, sondern ich nehme an, du kannst das. Assumption means I am trusting something or I'm believing something to be true, but I'm not completely certain. Etwas anzunehmen heißt, ich glaube, dass etwas wahr ist, aber ich bin mir vielleicht nicht ganz sicher. My wallet is gone. Meine Brieftasche ist weg. I assume the person I was with took it. Ich nehme an, die Person, die bei mir war, hat sie mitgenommen. I assume they took it because that's the only person I was with. Ich nehme an, sie hat sie mitgenommen, denn sonst war keiner da. I don't have all the facts. Ich habe nicht alle Fakten beisammen. But I'm making an assumption. Also ziehe ich eine Schlussfolgerung und nehme etwas an. And we could almost tie assumption into the pride of man. Und man könnte dieses Annehmen mit dem Stolz des Menschen in Verbindung bringen. Because Proverbs 21:2, denn in Sprüche 22:1. Every man's way is right in his own eyes. 21:2. Der Mann eines Weges scheint ihm in seinen eigenen Augen recht. All of us in our heart have a self-righteous place. Alle haben, jeder hat in seinem Herzen so einen Ort der Selbstgerechtigkeit. And the way that we see things. Und so wie wir die Dinge sehen, is true. So ist es auch. Stephen Covey puts it like this. Und Stephen Covey beschreibt das folgendermaßen. We simply assume wir nehmen einfach an, that the way we see things, dass die Art und Weise, wie wir die Dinge sehen, is the way it really is. Auch die Art ist, wie sie wirklich sind. And our attitudes and our behavior und unsere Einstellung und unser Verhalten grows out of this assumption. Wächst aus diesen Annahmen heraus. So go back to the message of the root and the fruit. Und gehen wir zurück zu der Botschaft von der Wurzel und von der Frucht. The fruit of repentance is a changed life. Die Frucht der Buße ist ein verändertes Leben. The root of repentance. Aber die Wurzel der Buße is what we heard in the testimony. Ist das, was wir im Zeugnis gehört haben. Where's my focus? Wo ist meine Ausrichtung? Am I focusing on myself? Fokussiere ich mich auf mich selbst? Am I trusting myself? Vertraue ich mir selbst? When we assume we are trusting ourselves. Und wenn wir annehmen, dass wir uns selbst vertrauen, my wallet's gone. Meine Brieftasche ist weg. I'm assuming they took it. Ich nehme an, die Person hat sie mitgenommen. How do you know that? Woher weißt du das? Because I'm always right. Naja, weil ich eigentlich immer recht habe. I mean, I must be right. I'm saying it. Es muss wohl stimmen, denn ich sag's ja. Right? I mean, all of my assumptions are right, aren't they? Ich meine, alles, was ich so annehme, stimmt doch. This is the human heart. Und das ist das Herz des Menschen. How much of what we say that we believe is actually just an assumption? Wie viel von dem, was wir aussprechen, was wir bekennen zu glauben, ist eigentlich nur eine Annahme? God gives grace to the humble. Gott gibt dem demütigen Gnade. Let's sing. Und das singen wir jetzt. Are you assuming that you're humble? Nimmst du an, dass du demütig bist? How do you know? Woher weißt du das? That you're humble. Dass du demütig bist. Presumption is the great transgression. Etwas nur anzunehmen ist diese große Übertretung. Die Psalm 19, Vers 13. Psalm 19, Vers 13. Now, let's go to John chapter 7. Und ich möchte aber jetzt in Johannes Kapitel 7. Jesus stood and cried out, saying. Jesus stand da und rief. Yeah, it's right up there. Okay, yeah, okay. If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. He who believes in me. Wer an mich glaubt. This is the real stuff. Und da geht's jetzt wirklich. This is the kind of belief that would get on someone's back. Da geht's um den Kern der Sache. Right? Is Jesus trustworthy to get on his back? Ist Jesus vertrauenswürdig, so vertrauenswürdig, dass man auf seinen Rücken klettert? That's the question. Das ist die Frage. Scripture said. Und die Schrift sagt, as his innermost being, from his innermost being will flow rivers of living water. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. But this he spoke of the Spirit whom those who believed in him were to receive. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. For the Spirit was not yet given. Denn der Geist war noch nicht da. Because Jesus was not yet glorified. Denn Jesus war noch nicht verherrlicht. God wants to give us his Spirit. Gott möchte uns seinen Geist geben. That flows out of us like rivers of living water. Und der fließt dann auch aus uns heraus wie ein Strom lebendigen Wassers. To anyone who would believe. Und zwar für jeden, der glaubt. I could ask myself today. Und ich könnte mich heute Morgen fragen. Am I experiencing this? Erlebe ich das selbst? As a believer, als Gläubiger, am I experiencing this week rivers of living water flowing from my soul? Erlebe ich das diese Woche, dass so Ströme des lebendigen Wassers aus meiner Seele quillen? Maybe if some of us are honest, we would say, no, actually I'm not. Und vielleicht sind manche so ehrlich und geben dann zu, nein, eigentlich nicht. Maybe there's an assumption somewhere. Vielleicht ist das so eine Annahme irgendwo. Maybe. Vielleicht. Let's go further. They said, this certainly is the prophet. Und sie sagten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Moses said that there's a prophet coming that's like me. Mose sagte schon, es kommt ein Prophet, der wird sein wie ich. This was the Messiah. Und das ist der Messias. They also said, und sie sagten auch, this is the Christ. Er ist der Christus. They also said, und weiter sagten sie, surely the Christ is not going to come from Galilee, is he? Soll der Christus aus Galiläa kommen? Now watch this statement. Has not the scripture said that the Christ must comes from the descendants of David? Sagt nicht die Schrift aus dem Geschlecht Davids und aus dem Ort Bethlehem? And from Bethlehem, the village where David was. Und aus dem Ort Bethlehem, wo David war, soll der Christus kommen. They were so close. Und sie waren so nahe dran. Have you ever played this game when you're a kid? Habt ihr jemals dieses Spiel gespielt als Kind? You hide something in a room. Ja, man versteckt etwas in einem Zimmer. You take your ring and you hide it. Man nimmt den Ring und versteckt ihn irgendwo. And then everyone comes back in the room, or someone comes back in. Und dann kommen alle wieder, oder einer kommt wieder ins Zimmer hinein. And they start looking. You say you're getting warm. Und die gehen dann rum und sagen, you're getting cold. Warm. Nein, etwas kälter. You're getting warm. Wärmer. You're getting warmer. Immer wärmer. You're getting really hot. Jetzt wird's wirklich heiß. You're on a barbecue grill. Okay, du stehst schon auf dem Grill. Your ears are burning off. Deine Ohren verbrennen. You're scalding. You're gonna explode. Du wirst gleich zerplatzen. And there it is. Und da ist der Ring. Ever play that game? Well, if they were playing that game, these people would be on fire. Und wenn sie dieses Spiel da gespielt hätten, wären diese Menschen schon am Brennen. You could not have been any closer. Also näher dran konnte man kaum kommen. They were quoting the verse. Sie haben den Vers zitiert. A verse that's much like John 3:16 for us. So der Vers, der vielleicht wie für uns Johannes 3:16 ist. A verse that every kid knew. Ein Vers, den jedes Kind kannte. That Messiah would come out of Bethlehem. Dass der Messias aus Bethlehem kommt. That he would be the son of David. Und dass er ein Sohn Davids ist. And here's Jesus. Und hier ist Jesus. Doing these miracles. Und er tut diese Wunder. Healing the blind and und heilt die Blinden, raising the dead and casting out demons, weckt Leute aus den Toten auf, and treibt Dämonen aus, bread and everything. Und vermehrt Brot und alles Mögliche. Huge, fantastic stuff. Unglaubliche Dinge geschehen, fantastische Dinge. Das muss der Christus sein. It can't be. Aber er kann es nicht sein. How could anyone do this then? Wie ist das sonst möglich? Nicodemus said, we know you must be from God because who could do such things? Und Nikodemus sagt auch, wir wissen, du musst von Gott sein, denn wer sonst könnte diese Dinge and then tun? The crowd said, und dann sagte die Menge aber, can't be. Kann aber nicht sein, because he's from Galilee. Weil er aus Galiläa kommt. Messiah is supposed to be born in Bethlehem. Und der Messias kommt aus Bethlehem. So, I think I'll go watch the football game. Also, ich glaube, ich gehe jetzt zurück und schaue mir heute das Match an. They assumed. Sie nahmen an. They assumed that he was born in Galilee. Sie nahmen an, dass er auch in Galiläa geboren war. But he wasn't. Aber er war dort nicht geboren worden. Why didn't anybody ask the question? Warum hat niemand diese Frage gestellt? I'm really having trouble with this. So, ich habe wirklich jetzt meine Schwierigkeiten damit. Only someone from God could do all these miracles. Nur jemand, der von Gott kommt, kann all diese Wunder tun. Healing the blind. Am Blinden das Augenlicht wieder zu schenken. Und auch Aussätzige zu heilen. But he's from Galilee. Aber aus Galiläa kommt er. Are we sure he was born there? Sind wir uns auch sicher, dass er dort geboren wurde? Are we assuming this? Nehmen wir an, dass er dort geboren wurde? Look, he grew up there. Schau mal, er wuchs dort auf. His parents are from there. Seine Eltern sind von dort. Joseph was from Bethlehem. Nein, Joseph war aus Bethlehem. False assumption. Eine falsche Annahme. An assumption. Neutralizes our faith. Und eine Annahme kann den ganzen Glauben neutralisieren. If I'm a believer today and my faith feels like it's been neutralized. Und wenn ich ein Gläubiger bin und ich habe das Gefühl, dass mein Glaube so wieder aufgehoben wird. Maybe I've been making some assumptions. Vielleicht lebe ich mit ein paar Annahmen. All they had to do was come to Jesus. Und alles, was sie hätten tun müssen, wäre gewesen, zu Jesus zu gehen. One question. Wir haben eine Frage. Where were you born? Wo wurdest du geboren? Answer us that question. Beantworte uns diese eine Frage. All they had to do was go to the temple. Und das Einzige, was sie hätten tun müssen, ist zum Tempel zu gehen. Come on, let's check in the records. Komm, wir schauen mal nach in den Archiven. Jesus from Nazareth. Jesus von Nazareth. Jesus J. Jesus of Samaria, Jesus von Samarien. Jesus of Jericho, no, Bethlehem. Jericho, nein. Jesus of Nazareth. Okay, here it is. Nazareth suchen wir. Jesus. Born in. Geboren in. Bethlehem. Bethlehem. He was born in Bethlehem. Er wurde in Bethlehem geboren. Jesus of Nazareth. Jesus von Nazareth. Was not born in Nazareth. Wurde nicht in Nazareth geboren. He was born in Bethlehem. Sondern hier steht's in Bethlehem. I don't think I can breathe right now. Ich glaube, ich kriege jetzt gerade keine Luft. How come no one did that? Warum hat das keiner gemacht? Do you know why? Wisst ihr warum? Es ist der Stolz des Herzens. Assuming. Der annimmt. Pride of the heart. Der Stolz des Herzens. I can't be wrong. Ich kann mich nicht irren. I'm not wrong. Und ich irre mich auch I'm never nicht. Wrong. Ich irre mich nie. Why? Warum? Would God have Jesus born in Bethlehem? Warum hat Gott das so gemacht, dass Jesus in Bethlehem geboren and then wurde? Have him raised in Galilee? Und dann aber in Galiläa aufwächst. Let me show you one more verse. Ich möchte euch noch einen Vers zeigen. Matthäus 11, 25. Jesus is praying to his father. Und hier betet Jesus zu seinem Vater. O Father, Vater, thank you. Danke. For hiding these things from those who think themselves wise and clever. Weil du diese Dinge den Weisen und Klugen verborgen hast. And for revealing them to the childlike. Und du hast es den Unmündigen offenbart. Amazing, huh? Ist doch erstaunlich. The Pharisees sent a couple they sent some soldiers to arrest Jesus. Und die Pharisäer schickten dann einige Soldaten, um Jesus festnehmen zu lassen. In the following verses of John 7. Da steht in den folgenden Versen in Johannes 7. The soldiers went to arrest him. Und die Soldaten gingen hin, um ihn festzunehmen. And they were listening to him. They just probably said something like und sie hörten ihm zu und sagten dann wahrscheinlich just let him finish this little discourse and then we'll arrest him. Also lassen wir ihn einfach jetzt da mal fertig sprechen und nehmen wir ihn dann fest. And as they were listening, und während sie zuhörten, they started to believe. Fingen sie an zu glauben. And then they went back without him. Und dann gingen sie zurück ohne ihn. Okay, as soon as he's done, you arrest him. Okay, also sobald er fertig ist, geh du hin und nimm ihn fest. You arrest him. Na, du geh hin und nimm ihn fest. I'm gonna move the crowd. Ich werde die Leute auseinandertreiben und du nimm ihn fest. I'm not arresting him. Ich mach das sicher. So they went back. Und so gingen sie zurück ohne ihn. And they said, where is he? Und dann wurden sie gefragt, wo ist er? Surely a man never spoke like this before. Kein Mensch hat je so geredet wie What? Ihn. Was? Are you now believers? Glaubt ihr jetzt auch an ihn? Are you Galileans? Seid ihr aus Galiläa? None of the leaders believe in him, not even one. Keiner der Führer des Volkes glaubt an ihn, nicht ein einziger. Ain't wrong. Nicodemus did. Also das war schon mal falsch, denn Nikodemus glaubte. Again, they were assuming. You see, human pride always assumes. Und schon wieder trafen sie eine Annahme und der menschliche Geist trifft immer Annahmen. Show me one prophet that was from Galilee. Zeigt mir einen Propheten, der aus Galiläa stammt. Jonah zum Beispiel was from Galilee. War aus Galiläa. And Jonah was a type of Christ. Christ. Und Jonah war ein Typus auf Christus. Human pride doesn't want to investigate the matter further. Der Stolz des Menschen möchte nicht die Sache ein bisschen näher untersuchen. They should have just asked Jesus. Sie hätten einfach Jesus fragen sollen. And that's our message this morning. Und das ist die Botschaft für heute Morgen. Ask Jesus. Frag Jesus. Look at the word. Schau das Wort an. If his peace is not in your heart, ask him why. Und wenn sein Frieden nicht in deinem Herzen ist, dann frag ihn, warum das so ist. Lord, am I assuming something? Herr, lebe ich mit Annahmen? Am I assuming I'm in tune with you? Nehme ich an, dass zwischen uns alles stimmt? Is there someone I haven't forgiven? Gibt es jemanden, dem ich nicht vergeben habe? Someone I'm judging. Jemanden, den ich richte? Have I been talking about somebody? Spreche ich vielleicht in letzter Zeit Have über jemanden? Not loving my wife or oder liebe ich meine Frau? Honoring my husband or ehre ich meinen Mann nicht? Psalm 139:23. Psalm 139:23. Search me, O God. Durchsuch mich, Herr. Erforsche and mich, know Herr. My heart. Und erkenne mein Herz. And show me the harmful thing that is in me. Und zeig mir das, was schädlich ist in mir. Only Jesus can save us from assumption. Nur Jesus kann uns erretten von diesen Annahmen. Presumption is even worse. Und für eine Vermutung ist sogar noch schlimmer. Ja. Assumption and presumption in English are almost the same. Also die sind sehr verwandt, die Worte, das Annehmen oder das Vermuten. A presumption is a guess. Es ist eine Anmaßung. It's almost like you're guessing. Okay, also wenn ich etwas rate, wenn ich richtig ins Raten hineingelange. The German dictionary said vermuten. Also Vermutung. It's ja. A guess, you're guessing. Ich vermute, ich rate jetzt etwas über jemanden. Assuming I have a few of the facts and I am concluding the whole thing myself. Okay, eine Annahme ist, ich habe ein paar Fakten und den Rest interpoliere ich dann. Okay, maybe you're here this morning. Aber vielleicht bist du heute Morgen hier. If you die today, wenn du heute sterben müsstest, wo würdest du hingehen? Do you know? Weißt du es? Are you guessing? Ratest du? How can we know? Wie kann man das wissen? What's beyond? Wie kann man wissen, was dahinter liegt? Somebody would have to come from beyond to earth and tell us. Jemand müsste uns darüber Bescheid geben, der schon dort war und wieder zurückkommt. And this is Jesus. Und das ist Jesus. But how do we know that Jesus is real? Aber woher wissen wir, dass Jesus echt ist? Nicht nur so eine historische Figur, blown out of proportion. Die irgendwie etwas aufgeblasen wurde im Laufe der Zeit. The only way you'll know, die einzige Möglichkeit, das herauszufinden, is if you ask him. Liegt darin, wenn du ihn fragst. That's what I did 32 years ago. Und vor 32 Jahren habe ich das gemacht. I asked him. Ich habe ihn selbst in gefragt. A simple prayer. In einem ganz einfachen Gebet. In a humble prayer. In einem demütigen Gebet. Would you pray with me this morning? Möchtest du heute Morgen mit mir beten? Let's go before God. Gehen wir einfach vor Gott. As a new believer, als jemand, der ganz neu ist im Glauben. As an older believer, oder als jemand, der schon sehr lange glaubt. As someone who's never believed before. Vielleicht als jemand, der noch nie geglaubt hat. Father in heaven, Vater im Himmel, look at our hearts this morning. Sieh in unser Herz hinein heute Morgen. Is there something that separates us from you? Gibt es da etwas, das uns von dir trennt? Have I been believing in myself? Habe ich an mich selbst geglaubt? Trusting my own goodness? An meine eigene Güte geglaubt und vertraut? Trusting my religious works? Auf meine Werke Vertrauen gesetzt? To save me? Dass sie mich retten? Lord, we pray this morning. Herr, wir beten heute Morgen. For a change of mind. Für eine Änderung in den Gedanken. Repentance. Für Buße. About what we're trusting in. Über die Dinge, auf die wir unser Vertrauen setzen. We want to believe in you. Wir möchten an dich glauben. Like that manager believed. So wie dieser Manager geglaubt and hat. Hopped on that guy's back. Und sich da wirklich auf die Schultern gesetzt hat. The great blondine. We pray today, Lord. Wir beten heute, Herr, you would draw us to yourself. Dass du uns zu dir ziehst. If there's any assumptions in our lives, und wenn es solche Annahmen gibt in unserem Leben, Lord, that are just not true, die einfach nicht wahr sind, we pray Wir beten, Herr. Speak to us. Sprich zu uns. This week, speak to us. Sprich zu uns in dieser Woche. Thank you for your love. Danke für deine Liebe, that's always there. Die immer da ist. Thank you for the cross. Und danke für das Kreuz, the demonstration of your love. Das deine Liebe demonstriert. We know you love us. Wir wissen, dass du uns liebst. Let's pray. Wir wollen beten. Lord Jesus, Herr Jesus, come into my life, komm in mein Leben and save me, und rette mich. Show yourself to me. Offenbare dich mir. Forgive my sin. Und vergib meine Sünde. I want to know you. Ich möchte dich kennen. Speak to me. Und sprich zu mir. I pray. Ich bitte dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Thank you. Frank has an awesome story that he wants to share. Hat eine wunderbare Geschichte, die er erzählen möchte. He's literally our miracle. Er ist wirklich unser Wunder. And Frank, why don't you tell the group, the audience here a little bit about where you were born? Frank, erzähl einfach dem Publikum, wo du geboren wurdest. I was born in Abilene, Texas. Also in Abilene, Texas wurde ich geboren. Which is a desert. Das ist Wüste dort. Been there. Falls ihr je dort wart. Tell them a little bit about your interest in the drums and when did that begin? Okay, my interest in the drums can you began. Give me a second? Erzähl ihnen, wie deine Leidenschaft zum Schlagzeug entstanden ist. Interest in the drums began age 13. Also das hat angefangen, als ich 13 Jahre alt war. And I guess through I started playing the trumpet actually in the 8th grade and got in the band and that taught me to read music. Also in der 8. Klasse habe ich angefangen Trompete zu spielen und das hat mir irgendwie beigebracht Noten zu lesen. Which later would pay off whenever I'd moved to Atlanta to go to music school. Das hat sich dann ausgezahlt, als ich nach Atlanta zog, um in die Musikschule zu gehen. To study the drums. Und habe dort Schlagzeugspielen angefangen. Yeah. And Frank, tell us, when did you accept Christ? Erzähl uns, wann du Christus angenommen hast. I accepted Jesus as my Savior when I was 12. Ich war 12, als ich ihn als meinen Erretter annahm. And Frank, how old were you when you left home? Wie alt warst du, als du von zu Hause weggegangen bist? I left home when I was 18. 17, 18, somewhere in there. So mit 17, 18 bin ich von zu Hause weggegangen. And were there any rebel years there? Hattest du rebellische Jahre damals? Very rebellious. Sehr rebellisch. I had 12 years or so living with my parents. That's what I call 12 years of undetected crime. Also 12 Jahre unter der Obhut meiner Eltern waren so 12 Jahre von nicht wahrgenommenem Verbrechen. And Frank, tell us a little bit about what caused you to move to Atlanta. Erzähl uns, was dich dazu veranlasst hat, nach Atlanta zu ziehen. Moved to Atlanta to go to the Atlanta Institute of Music to study the drums. Um zum Atlanta Institut von Musik zu gehen, um Schlagzeug zu studieren. One of the best moves of my life, I guess, to gain independence and musically. Ja, ich wollte dort einfach unabhängig sein und auch musikalisch weiterkommen. And Frank, you got a job at First Baptist Atlanta Church. Du hast eine Arbeit bekommen von der First Baptist Gemeinde in Atlanta. Yes. And you're excited about that job, yes, aren't you? Yes. That's one of the best jobs I've ever had. Ja, das ist einer der besten Jobs, die ich je hatte. They provide a free lunch. Man kriegt dort ein gratis Mittagessen. There's no such thing as a free lunch. Sowas gibt's eigentlich gar nicht. One day, Frank, you were on your way to work. Eines Tages warst du am Weg zur Arbeit. Yes, and it was raining. Und es hat geregnet. And I was going down the road. Ich fuhr die Straße entlang. And another gentleman on the other side of the road wanted to get to work faster than I did, so he was speeding. Und auf der anderen Seite kam jemand, der wollte schneller in die Arbeit als ich, und er fuhr zu schnell. And he hydroplaned. Und da war Aquaplaning. And hit me head on. Und der ist mir frontal reingefahren. Is there a picture that we can show of what you see the car? Hier sieht man das Auto. Now, Frank, at the accident, there were the paramedics that came and the police came. Mm-hmm. Nach dem Unfall kam die Rettung und die Polizei. What did they say? The police, wow, the police didn't find a pulse on me, so they radioed me in as a homicide, or not a fatality. Die Polizei konnte keinen Puls messen und haben einfach reingefunkt, dass ich tödlich verunglückt war. But God had another plan. Aber Gott hatte einen anderen Plan. And Frank, how did they get you out of that car? Wie haben sie dich da rausbekommen aus dem Auto? Well, it wasn't a convertible. They had das war kein Cabrio. They had to cut me out of the top. Sie mussten mich rausschneiden. Yeah. And you ended up going to the hospital. Yes, for a very long time. Du warst dann im Spital, ja, sehr lange Zeit. And once they realized that you were alive. Und als sie dann feststellten, dass du lebst. What did the doctor say? What was the prognosis for you? Was war dann die Prognose für dich? The prognosis was if I lived, which was I had a 1 in a million chance. Also die Prognose war schlecht. Meine Chancen waren 1 zu 1 Million. If I lived, I would be a vegetable. Wenn ich leben würde, dann wäre ich quasi nicht mehr funktionsfähig. And my injuries were so severe. This bone here broke and came out of my arm. Meine Verletzungen waren so stark. Dieser Knochen hier, der war gebrochen und kam aus dem stand aus dem Fleisch heraus. My femur, the biggest bone in your body, und hier broke. Der größte Knochen im Körper, der war auch gebrochen. It was hanging out here. Und hat so rausgestanden. And this right foot was totally detached. Der rechte Fuß, der war wirklich wie abgekappt. My kick drum foot. Mein Fuß für die Kick Drum. Yes. But Frank, your parents had a strong faith, didn't they? Yes, very much so. Deine Eltern hatten einen starken Glauben, ja, sehr stark. And what did they do? Well, first of all, they got to Atlanta as soon as they could, and then they called as many people as they could and started a prayer network, like literally around the world. I bet there's people in this room, whether you remember it or not, that prayed for me. It was huge. Sie flogen nach Atlanta und haben sofort viele Leute angerufen und ein Gebetsnetz aufgebaut und auf der ganzen Welt haben Menschen zu beten begonnen. Vielleicht auch hier. I was a celebrity. Ich war damals berühmt. Around the world. Auf der ganzen Welt. And many people on our team who didn't know Frank were praying for him. Und viele von unserem Team, die Frank damals nicht kannten, haben für ihn gebetet. Probably about maybe 15,000 people at our church. Circa 15,000 in unserer Gemeinde. And there were emails going out all over for Frank. Und E-Mails wurden überall hingesandt für ihn. So you can imagine the number of people that were praying for Frank. Ihr könnt euch vorstellen, wie viele Menschen damals für Frank gebetet haben. And what happened, Frank, next after you were in the hospital? How long were you in a coma? I was in a coma for about 2 months. Wie lange warst du damals im Koma? Für ungefähr 2 Monate. Which, by the way, I had my 23rd birthday, I think, ich war damals in a coma. 23, mein 23. Geburtstag. Happy birthday, war während meines Komas. From what I hear, they still had balloons and whatnot. It must have been very grim. Es war ein sehr trauriger Geburtstag, aber wir hatten Ballone. So Frank, how long did your recovery period take? Well, believe it or not, I am still going to therapy. Wie lange hat dann der Prozess der Wiederherstellung gedauert? Na, ich gehe immer noch in Therapie. At what point were you able to take care of yourself? After how many months? Nach wie vielen Monaten konntest du für dich selber sorgen? Probably about a year and a half. Nach circa 1,5 Jahren. Whenever I started to drive again, it was like I was 16. I couldn't wait to get on the road and start driving. Als ich anfing wieder zu fahren, war ich 16. Also als ich wie 16. And Frank, you were able to come back to work after a while. Yes. Nach einer Weile konntest du wieder arbeiten gehen. You are looking at a dead guy. Ihr seht hier einen toten Mann vor euch. There's no reason physically that I should be here in front of you. Es gibt physikalisch keinen Grund, warum ich heute hier sein sollte. A bigger plan for me. He had a bigger plan for me. Aber Gott hat und hatte einen größeren Plan für mich. And I believe that it's to come here on the other side of the planet and tell y'all how he saved my life. Und ich glaube, der Grund ist in more than one way. Through Jesus Christ and physically here on earth. Dass ich auf die andere Seite der Welt komme, um euch zu erzählen, was Gott getan hat, physisch und auch sonst, durch Jesus Christus. And Frank, what are some of the things that you've learned about God? He's faithful in prayer. I mean, yes. Was sind die Dinge, die du, you can't doubt it. Was du über Gott gelernt hast? Er ist treu im Gebet. Das kann man nicht bezweifeln. Not only can I play the drums about as well as I used to, if not better, I can almost run. I can almost run. Also ich kann Schlagzeug nicht nur so gut oder vielleicht sogar besser spielen als früher, aber ich kann sogar laufen. And I'm a United States Marine. Und ich bin in der Marine in den USA. Yes. And if it wasn't for the God Almighty and my Marine training, I would definitely be a dead guy. Und wenn es nicht um Gottes Willen wäre und meiner Ausbildung bei den Marines, dann wäre ich heute tot. It's a privilege that we've had to share this testimony. Es ist ein Privileg, dass wir dieses Zeugnis erzählen dürfen. And as we left the church, coming with Frank, als wir die Gemeinde verließen und mit Frank herkamen, everybody said, "Take care of Frank." Hat jeder gesagt, passt auf den Frank auf. So we've all been taking care of Frank. Wir haben sehr gut auf ihn aufgepasst. It's not like I'm a fragile little piece of china. Ich bin jetzt nicht ein zerbrechliches Stück Porzellan. We love Frank. Wir lieben den Frank. And he's a wonderful addition to praise. Er ist eine wunderbare Ergänzung zu praise. And we praise God for Frank. Und wir preisen Gott für den Frank. And Frank can take care of Frank. Und Frank kann auf Frank aufpassen. In fact, Frank is helping to take care of us. Eigentlich passt er auf uns auf. Tell them how old you are, Frank. I am 26 years old and in a few weeks I'll be 27. In ein paar Wochen werde ich 27. Thank you. Thank you. Danke.